In der Zwischenzeit suchten George und Dick noch einmal die Felseninsel ab, entdeckten aber keine neuen Hinweise. Als sie die Stelle an den Felsen erreichten, an der Timmy tags zuvor gebellt hatte, schlug er erneut an. Timmy wittert schon wieder etwas. Aber der ist nicht zu sehen. Sieh doch! Da! Ein kleiner Hund! Ja! Im aufgewühlten Wasser! Timmy! Er springt ins Meer! Oh, er will den Welpen retten! Oh nein! Aber die Strömung ist viel zu stark! Oh, Timmy! Oh, Timmy! Er packt den Welpen im Nacken! Oh, hierher, Timmy! Das schaffst du! Na los! Ich helfe ihm! George! Halt meine Hand! Ja! Geht's? Ja! Wenn du abrutschst, dann landest du im Wasser! Ich rutsch aber nicht ab! Geschnurrt! Gut gemacht, Timmy! Der Kleine zittert. Das war ja auch total gefährlich zwischen den Wellen als kleiner Hund. Wie ist er nur dort hingekommen? Ich habe etwas gesehen hinter dem Felsen. Gesehen? Was denn? Wenn ich dir das sage, dann hältst du mich für verrückt. Währenddessen hatten Julian und Anne Mr. Mallory aus den Augen verloren. So schnell sie konnten, rannten sie über den Campingplatz. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Aber eben war er doch noch da. Meinst du, Mr. Mallory hat etwas gemerkt? Keine Ahnung. Vielleicht hat er einen anderen Weg genommen. Du meinst, er ist abgebogen und wir haben es nicht bemerkt? Möglich. Gehen wir zurück und... Habe ich euch.